kein Beschiss. Wie konnte es passieren wie Fußball ohne Ball, wenn das der Ratze wüsste, was für ein Skandal. Ich glaube nicht an eure Lügen, ich bin die Kirche ohne bei diesem